wenn man betrunken sein ist oder tot sein. Wie ging das? Dann tut die Sonne scheiße sein. Dann tut die Sonne scheißen. Morgen Sonne. Ja, 3, 2, 1. Kalifornien Sonne stinkt wie Delfinfisch. Kalifornien Sonne stinkt wie Delfinfisch. Stinkt wie Delfinfisch. Kalifornien Sonne stinkt wie Delfinfisch. Kalifornien Sonne stinkt wie Delfinfisch.